Der Ätherkrieg 1939 bis 1945, die Auseinandersetzungen zwischen den Ländern Europas und dem Deutschen Reich, war zum ersten Mal eine Auseinandersetzung über dieses Medium. Während man davon spricht, dass der Erste Weltkrieg ein Pressekrieg gewesen sei, war dann der Zweite Weltkrieg ein Rundfunkkrieg. Die besondere Note dieses Ätherkrieges war, dass auf der anderen Seite bei den Rundfunkeinrichtungen in Großbritannien, in Frankreich, später in den Vereinigten Staaten und in der Sowjetunion deutschsprachige tätig waren. Exilanten, Emigranten, die vor den Verfolgungen des Nationalsozialismus fliehen mussten. Diese besondere Note gab auch den Programmen dieser Sendungen ein besonderes Gesicht, denn unter diesen Exilanten waren Politiker, Wissenschaftler, aber auch sehr viele Publizistinnen und Publizisten, die Rundfunkpublizistik des deutschen Exils hat einen erheblichen Umfang. Leider ist bis heute kaum eine tiefgehende Forschung erfolgt auf diesem Gebiet. Wir wissen relativ wenig. Es gibt über einzelne Rundfunkeinrichtungen, etwa über den Deutschen Freiheitssender oder auch über den Deutschen Dienst der BBC, Untersuchungen, aber einen soliden Überblick hat die Forschung bis heute nicht zu Wege gebracht. Es gibt außerordentlich viel Quellenmaterial. Es gibt eine reiche Textüberlieferung, es gibt eine ansehnliche Tonträgerüberlieferung zu dieser Rundfunkaktivität, zu diesem Ätherkrieg, aber die Forschung hat sich noch nicht herangewagt. Wir rechnen, dass in dieser Zeit nicht weniger als 120 Programme in deutscher Sprache rund um das Deutsche Reich entstanden sind. Daran beteiligt waren etwa 500 Personen deutscher Abstammung, meist Exilanten, und sie haben die Programme hergestellt. Das Publikum dieser Sendungen waren natürlich die Zivilbevölkerung in Deutschland, aber auch Wehrmachtangehörige bei allen Truppenteilen und schließlich auch deutsche Minderheiten außerhalb Deutschlands, zum Beispiel in den USA, wo diese deutschen Minderheiten mit einer Anzahl kleiner Programme von kleinen Mittelwellensendern in deutscher Sprache versorgt wurden. Im Übrigen handelte es sich meist um Kurzwellensender, mit denen diese Programme verbreitet wurden.